Lektion 9, Hörtext 3. Was nun, Herr Bäum? Widerstand angekündigt. Schlechte Chancen also für den von Norbert Bäum vorgelegten Gesetzentwurf zur Einführung einer Pflegeversicherung. Wir haben Gesundheitsminister Bäum in unser Bonner Studio gebeten. Guten Abend, Herr Bäum. Guten Abend, Herr Wickert. Herr Bäum, Sie haben die Pflegeversicherung als die entscheidende sozialpolitische Aufgabe dieser Legislaturperiode bezeichnet, aber die Regierungskoalition kann sich nicht einigen. Unterstützung haben Sie nur bei der Opposition. Müssen Sie jetzt nicht zurücktreten oder die Partei wechseln? Also zum Rücktritt sehe ich nun wirklich keinen Anlass. Im Gegenteil. Als ich vor einigen Jahren von einer Pflegeversicherung gesprochen habe, meinten viele, was soll denn das? Der spinnt, der Bäum. Heute bestreitet niemand mehr die Notwendigkeit einer solchen Pflegeversicherung. Der Streit geht nur noch um die Finanzierung. Wenn das kein Erfolg ist... Es gibt die Krankenversicherung, die Rentenversicherung, die Arbeitslosenversicherung. Wozu brauchen wir denn jetzt noch eine Pflegeversicherung? Die steigende Lebenserwartung und die Altersstruktur der Bevölkerung haben zu einem Anstieg der Pflegefälle geführt. Weil immer mehr Frauen arbeiten gehen und sich die traditionellen Familienstrukturen aufgelöst haben, steigt die Zahl der alten und pflegebedürftigen Menschen, die in Heimen betreut werden müssen oder sogar dringend benötigte Krankenhausplätze belegen. Und die Pflege in solchen Einrichtungen ist so teuer, dass in den meisten Fällen die Rente nicht ausreicht, um die Kosten zu decken. Da muss dann der Staat mit Sozialhilfeleistungen einspringen. Nach einem langen Arbeitsleben plötzlich auf Sozialhilfe angewiesen zu sein, das ist einfach unwürdig. Das verstehen unsere Alten nicht. Das haben sie nicht verdient. Aber was kann denn hier die Pflegeversicherung ändern? Bisher hatten meistens die Frauen die schwere Last der Pflege zu tragen. Das heißt, rund um die Uhr für einen anderen Menschen da zu sein, ohne Urlaub, ohne Bezahlung. Die Pflegeversicherung ermöglicht es, diese schwere Arbeit wenigstens teilweise zu bezahlen und damit die häusliche Pflege wieder attraktiver zu machen. Außerdem wird der Staatshaushalt entlastet. Für die Pflege zahlt nicht mehr das Sozialamt, sondern die Solidargemeinschaft der Versicherten. Genau wie bei der Renten- und Krankenversicherung. Nun sollen ja nach Ihren Plänen die Beiträge von 1,5% des Einkommens je zur Hälfte von Arbeitgebern und Arbeitnehmern bezahlt werden. Das aber würde die Lohnnebenkosten in die Höhe treiben. Ihr Koalitionspartner, aber auch viele Ihrer Parteifreunde, fürchten um die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Sie lehnen deshalb Ihr Finanzierungsmodell entschieden ab und unterstützen allenfalls eine rein private Pflegeversicherung. Es hat noch niemand wirklich vorgerechnet, wie ein solches privates Modell funktionieren soll. Die Pflege unserer Alten und Behinderten, das ist eine Gemeinschaftsaufgabe, zu der alle ihren Beitrag leisten müssen, auch die Arbeitgeber. Ich bin bereit, über alles zu reden. Die Politik lebt schließlich von Kompromissen. Aber ein Klassensystem in der Pflege, eine erstklassige Pflege für Leute mit Geld und ein Sparmodell für alle mit geringerem Einkommen, nein, danke, nicht mit mir. Das finde ich unsozial. Da macht der Bäum nicht mit. Vielen Dank, Herr Bäum. Nun weiter mit Nachrichten.